Durch dich. Niemand entscheidet sich für Kindesalter, Freiwilligkeit, Drogen oder Prostitution. I'm not afraid to die. du hier? Zerhackt den Takt. Aber ich könnte ja auch, wenn du für mich was kochst, könnte ich auch als Lars. Dass ich zu dem Moment kriege, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen.